Hallo Jungs, hallo Mädels. Mein Name ist André Abraham. Ich bin 18 Jahre alt und gehe noch zur Schule. In meiner Freizeit mache ich meine Hobbys. Für den kleinen Hunger zwischendurch habe ich einen Schokoriegel in meiner Tasche. Meine erste Band hatte ich mit 13 oder 14. Oder zwei Jahre lang. The Madness Flames. Mit 16 spielte ich in einer anderen Band. Sie hieß Wilderkraut und wir machten Bluesrock. Tonbandkassette von einer Gruppe mit Namen. Wenn mich einer fragt, André, was ist für dich das Wichtigste in deiner Musik? Ich hoffe nur, ihr seid keine von auf was Leuten, kommt es dir an? Dann sage ich ihm, Hauptsache, man ist in keiner Schublade. Denn das ist wirklich das Schlimmste. Dieses Schubladendenken. Da ja, kann man zu viel recht. Davon bekommen. Was wir euch jetzt wünschen. Aber ihr wisst ja sicher, wovon ich spreche. Beim Konsum dieser Kassette. Jetzt habe ich genug geredet. Und jetzt kommt, was jetzt kommt.